Wie die südkoreanische Internetzeitung Minjung Sori berichtete, hielt der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 1. Oktober in Daegu aus Anlass des 70. Jahrestages des Volksaufstandes vom Oktober eine Kundgebung ab und appellierte die Massen zu einem Kampf für die Beseitigung des Park-Geun-Regimes. Nach der Kundgebung führten die Teilnehmer eine Demonstration durch. Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo unterstützten die Jugendlichen und Studenten Südkoreas am 28. September auf einer Pressekonferenz vor dem Regierungsgebäude in Seoul den Generalstreik der Arbeiter gegen die arbeiterfeindliche Politik der Regierung.